Paragraf 34, Übung 3. Beantworten Sie die Fragen. Verwenden Sie dabei die Wendung "Ich weiß leider auch nicht". Wie in dem Beispiel: Wo kann ich hier eine Auskunft bekommen? Ich weiß leider auch nicht, wo Sie hier eine Auskunft bekommen können. Versuchen Sie es nun. Wo kann ich hier ein Flugticket bekommen? Ich weiß leider auch nicht, wo Sie hier ein Flugticket bekommen können. Warum können die Flugzeuge heute von hier nicht starten? Ich weiß leider auch nicht, warum die Flugzeuge heute von hier nicht starten können. Wann soll das Flugzeug aus Kairo ankommen? Ich weiß leider auch nicht, wann das Flugzeug aus Kairo ankommen soll. Um wie viel Uhr muss ich wieder hier sein? Ich weiß leider auch nicht, um wie viel Uhr Sie wieder hier sein müssen. Wo kann ich mein Gepäck abgeben? Ich weiß leider auch nicht, wo Sie Ihr Gepäck abgeben können. Wie viel türkische Pfund darf ich in die Türkei mitnehmen? Ich weiß leider auch nicht, wie viel türkische Pfund Sie in die Türkei mitnehmen dürfen.